herzlich willkommen zu der Podcast Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Christoph Avignon. Hallo liebe Leute und hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen endlich mal wieder nach einer super langen Pause zu dem Dialekten-Podcast in der abstrakten Suche nach der Biografie. Es klingt seltsam, wieder in das Mikro zu sprechen nach so langer Zeit, denn ich habe eine wirklich große Pause hinter mir. Das letzte Mal, als ich so eine Pause gemacht hatte, da war ja mein MacBook kaputt. Dieses Mal gab es zwei Gründe. Grund Nummer eins, ich gründe eine Stiftung, die irgendwie in einen Verein transformiert wurde von dem Ministerium hier. Und ich weiß nicht, wie es ist, eine Stiftung in Deutschland zu gründen. Ich habe noch nie eine in Deutschland gegründet. Ich habe aber jetzt eine versucht, in Bosnien zu gründen, und zwar in Sarajevo. Und was haben die lieben Leute vom Ministerium mir gesagt, als ich das letzte Mal mit denen gesprochen habe? Nein, lieber Herr, so geht das nicht, denn Ihre Stiftung sieht sehr ähnlich aus. Also die Struktur, das, was ich machen will, wieso ich das machen will und alles Mögliche, sieht fast genauso aus wie unser Kulturministerium. Super, oder? Wieso tun die Leute dann das nicht, bitte? Ich hätte vielleicht das nicht fragen sollen, denn jetzt haben sie mir alles wieder zurückgeschickt. Ich soll es bitte bearbeiten, selber. Toi, toi, toi. Nun, Grund Nummer zwei ist viel lustiger. Und zwar, ich habe mir eine Mixette gekauft mit zwei Mikros, vier Ausgängen, ein paar Eingänge oder so. Keine Ahnung, wie das Ganze genannt wird. Und ich habe das an meinem Computer angeschlossen und ich habe damit versucht aufzunehmen. Leider aber, also ich habe die Mixette nicht gekauft, ich habe sie besorgt, Entschuldigung, das muss man erstmal so sagen. Leider aber stammt die Mixette irgendwie aus den 80ern oder so. Die Mikros sind nicht schlecht, aber stellt euch mal vor, was das für eine Qualität war. Na, könnt ihr erraten? dieses Mikro, das ich jetzt benutze, dieses kleine Belkin Tune Stereo und mein iPod, sind super wow im Vergleich zu was ich mit dieser Mixette rausholen konnte. Traurig, aber wahr. Nun, ich werde versuchen, das online zu stellen. Ich habe keine neuen Musiklieder, also ich habe keine neuen OKs von den Gruppen bekommen, um irgendwas vorzustellen. Und hört ihr eigentlich dieses Quietschen? Also ich bin gerade in einer, es ist keine Waldhütte, es ist aber fast eine Waldhütte, liegt aber nicht im Wald. Es ist eine Holzhütte und da quietscht alles und es bewegt sich und es ist irgendwie komisch, insbesondere wenn es windig ist. Naja, egal, auf jeden Fall. Also keine Gruppe und keine Musik heute. Dafür aber möchte ich euch ein Comicbuch empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr intellektuelle Comics für Erwachsene liest. Intellektuelle Comics für Erwachsene, oh Gott, das klang ja so seltsam, oder? Naja, auf jeden Fall, also es sind keine X-Men, Spider-Man und was weiß ich was für Comics, sondern dieses Comic habe ich hier in Sarajevo auf Englisch gefunden. Es handelt sich aber um einen französischen Comic-Schriftsteller, kann man das so sagen? Naja, auf jeden Fall, das Comickchen ist sehr, sehr schön gezeichnet, schwarz-weiß, hat 360 Seiten, heißt Epileptik und erzählt die Geschichte von David B., das ist auch der Autor. Also David B. hat seine Lebensgeschichte hier präsentiert. Sein eigentlicher Name ist Pierre-François Bouchard. Und wenn ihr halt eben im Internet David B. eingibt und Epileptik, dann kommt ihr schon auf dieses wunderschöne Werk, das ich auf jeden Fall allen Leuten empfehlen kann. Es kostet auch nicht wirklich viel, also so um die 20 Euro oder so. Und es ist ein Masterpiece auf jeden Fall. Er beschreibt sein Leben, mit seinem Bruder, denn sein Bruder hat Epilepsie und häufige Anfälle. Und das Ganze spielt in den 60ern, 70ern bis hin zu heute. Und wie seine Eltern damit umzugehen versucht haben und was für verschiedene Kommunen und verschiedene Medizinrichtungen sie ausprobiert haben. Nun, ich will jetzt nicht viel mehr verraten, auf jeden Fall sehr, sehr schön gezeichnet und glaubt mir, ich kann das beurteilen. Ich bin immerhin diplomierter Künstler und Konservator und Restaurator nebenbei. Also das war das Masterfach, naja, egal. Auf jeden Fall, ich kann es beurteilen, Zeichnung her. Geschichte gefällt mir, muss nicht jedem gefallen. Naja, auf jeden Fall, ich würde es weiterempfehlen. Gut, ja, nächste Woche melde ich mich wieder mal nicht. Und zwar nicht, weil ich wieder eine Pause machen will, sondern ich fahre nach Italien für eine Woche. Und zwar nach Umbria. Genauer gesagt, ich beginne mit Perugia und ich habe keine Ahnung, wo ich dann weiterlande. Auf jeden Fall ist es ein Symposium über die Erhaltung der zeitgenössischen Kunst in zeitgenössischen Museen, die eigentlich vernachlässigt werden. Und die zeitgenössischen Künstler benutzen auch sehr komische Materialien. Naja, ich werde ein bisschen darüber berichten. Ich nehme auf jeden Fall mein iPod mit, vielleicht berichte ich sogar live von dort aus. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe, das Ganze ins Internet zu stellen. Wie auch immer, das war es von mir, euer Ruben Vagabund, nach einer sehr, sehr langen Pause endlich wieder da. Und ich glaube, ich werde das Konzept der Sendung wieder mal überdenken, denn ich kriege einfach keine Antworten von den französischen Bands. Von den deutschen Bands bekomme ich eine klare Antwort, frag doch die GEMA. Und von der GEMA bekomme ich eigentlich nur eine Antwort. So und so viel kostet das monatlich. Und da sehe ich noch keinen, also ich weiß nicht, ich kann mir das zurzeit nicht leisten, da irgendwie, damit ich Werbung für andere machen darf, sie dafür auch noch bezahlen. Das finde ich eigentlich schwachsinnig. Ich hätte gern einen Piraten-Podcast-Sender. Dann würde ich alle Regeln brechen, aber dafür bin ich leider nicht schlau genug, denn ich schaffe nicht, mich im Internet zu verstecken. Alle Leute finden mich immer, egal welchen Namen ich benutze, egal was, die finden mich. Nun, ich verbleibe hier aus Sarajevo mit einem Servus und, genau, an die ganzen Leute in Bayern und auch an Tante Schüsselchen. Und auch an all die anderen, die keinen Fußball mögen, herzlichen Glückwunsch, ihr seid weiter. Und ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber als ich mal klein war, war ich ein Bayern-München-Fan und vielleicht verliere ich jetzt die Hälfte meiner Zuhörerschaft oder so, keine Ahnung, ist mir auch egal. Denn, wie gesagt, ich gucke keinen Fußball mehr, aber es war trotzdem irgendwie so eine Erinnerung aus den früheren Zeiten, so die Realschule in Deutschland und alles kam wieder zurück und das Spiel Bayern gegen Manchester von 99 oder so war das, glaube ich, als die in der letzten Minute verloren hatten, das Ganze kam zurück und dann hat Bayern die Revanche letztens geschafft. Naja, jetzt habe ich auch über Fußball geredet. Gott, ich verwandle mich zu einem durchschnittlichen Kitsch-Podcast-Macher. So, wenn man keine Ideen hat, dann redet man über Fußball, oder? Nein, nicht wirklich. Oder? Vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Naja, vom Piratensender, vom Buchtipp zum Piratensender bis hin zu Copyright und dann beende ich das Ganze mit Fußball. Wie auch immer. Also, liebe Tante Schüsselchen und der Rest von euch, die in Bayern leben und gebürtige, kann man das sagen? Naja, die echte Bayer sind. Herzlichen Glückwunsch. Und ich verbleibe mit einem Servus aus Sarajevo. Euer Ruben Vagabund.